Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 2. Hören, Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Guten Tag. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel und 5 Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen. Das Kilo wie auch die Äpfel nur für 1,50 Euro. Gut, dann auch noch 1 Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen, das macht zusammen 4,90 Euro. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 Euro. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen. Soll ich auch Eier und Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du etwas Wurst einkaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Welche Fächer magst du am liebsten, Lena? Englisch macht mir sehr viel Spaß. Leider ist unsere Lehrerin nicht so nett. Sie gibt sehr viele Hausaufgaben. Was ich wirklich gerne habe, ist Musik. Die Lehrerin ist nett und ich spiele auch gern zu Hause Gitarre. Und Kunst? Du hast doch letzten Monat ein so tolles Bild gemalt. Ja, aber ich habe eine schlechte Note bekommen. Und ich finde den Unterricht langweilig. Ende hören, Teil 3.